überlege gerade, darf man Taylor Swift in Unlimited spielen? Na, vielleicht gibt es heute einen Grund. Kann man Daphne in Unlimited spielen? Da ist dann eher die Frage, kann ich ihn jede Woche spielen? Das Album zieht sich so dermaßen durch meine Selection durch. Das aktuelle von Daphne namens Butterfly. Vielleicht heute mal nicht. Geht sich Röksop aus, wir werden es sehen. Aber geht sich die Coverversion aus von Kid Cudi? Modeselector haben einen Tune, der sich This Track Kills Fascism nennt. Kann man spielen. Und soll ich ein paar Tunes von Session Victim spielen? Ja, definitiv, die hätte ich eigentlich gerne heute als Studiogäste gehabt, weil Session Victim spielen morgen im Porgy und Bess ein exklusives mehrstündiges Vinylset. Morgen Nacht ab 23 Uhr, 23.30 Uhr im Porgy und Bess in Wien. Session Victim bei Love Affairs im Porgy und Bess. Jetzt schon eine große Empfehlung und später hier auch musikalisch zu hören. Ja, herzlich willkommen bei FM4 Unlimited. Begrüßung, Begrüßung. DJ Function ist es hier. Mit mir heute für die Musik. DJ Beware, der ist von 9 bis 10 zu hören. Und um 22 Uhr gibt es auf FM4 La Boom Deluxe. Das ist der Freitagabend mit FM4. Let's dance. We'll be right back. Das hier ist Session Victim. Mit Never Forget, danach spiele ich Kink im Session Victim Remix, den Tune Leko. Und wie gerade vorhin gesagt, Session Victim morgen Samstag Nacht im Porgy & Bess. Eine exklusive dreistündige Vinyl-Session von den beiden Superproducern aus Deutschland. Thank you. Wahrscheinlich der Favorite Tune von Session Victim war das. Good Intentions gerade eben. Good Intentions haben wir für die kommenden 2 Stunden 45 in etwa hier mit FM4 Unlimited. Sind wir jeden Freitag für euch da. Die Einstimmung fürs Wochenende. Mein Name ist DJ Functionist und hier geht's weiter mit vielen, vielen aktuellen Releases. Favorites heute ein paar unerwarteten Remixes. Das hier ist aber jetzt erstmal DJ Boring 410. My. Yeah, seid ihr alle da? Das war DJ Boring. Mit Vorzahn. Und hier ist Sister Nancy. Mit dem Classic Sample Bam Bam. Der Tune heißt hier Jamaican. Und produziert von Solto. Bam Bam. Here we are beim angekündigten Rolex-Hub Tune. Das ist Remind Me und Remind Me gibt's jetzt in drei Versionen. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading. Failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly on foot or by the help of transportation. To knock on windows where a friend no longer live, I had forgotten. Rexup, Remind Me, das Original. Überraschenderweise klang damals die Radio-Version komplett anders als das Original. Von den Artists Someone Else's produziert, Rexup, Remind Me. Und danach eine ganz aktuelle Coverversion. All that time in England. watching. You've been watching. You've been watching. You've been watching. Dogo Strauss ist das, der Tune heißt Caramba. Musik aus allen möglichen Schubladen hier. Deswegen heißt die Sendung Unlimited. Jeden Freitag auf FM4. Der nächste Track versucht etwas, schafft es aber sicher nicht alleine. This track kills fascism. Modeselector nennen diesen Tune This Track Kills Fascism. Und dieser Tune ist drauf auf einem neuen Album von Modeselector. Classics Volume 1, We Tried Hard and Failed Again. Enjoy ist der Titel. Und kommt in 2 Wochen raus. Modeselector. We'll be right back. Februar und ich bringe euch den Sommer von Flo Ferg, so heißt dieser Track. Und danach Zu viel Hitze im Oliver Bernstein und Roman Rauch Remix. Der Falco-Track, genau, coming up. Welcome to the 80s. Falco im Roman Rauch Remix. Und hier Professor Rhythm mit Professor 3. Inkswell ist das mit Colonel Red im Remix vom legendären Moody Man. Hold on to it. Hold on to it, Moody Man. Bleibt eingedreht, wir sind gleich wieder da mit diesem absoluten Classic Tune hier von Massive Attack. Unfinished Sympathy hört ihr gleich hier in ungefähr einer Minute. Stay tuned. Auf ins Revier. Die hohe Jagd und Fischerei ist zurück im Messezentrum Salzburg. 4 Tage echte Leidenschaft. Jagd, Fischerei und Outdoor zum Entdecken, Erleben und Austauschen. Die hohe Jagd und Fischerei, 19. bis 22. Februar im Messezentrum Salzburg. Die kennen sich aus bei Gut und Günstig mit den über 1000 Produkten von Impos. Exklusiv im Lagerhaus. Impos Hochbeeterde, torffrei. 1000 Liter im Big Bag um 279 Euro. Die kennen sich aus. Komm ins Lagerhaus. Preise sind unverbindlich empfohlen, gültig bis 1.3. in teilnehmenden Lagerhäusern. Grüß Gott, die Fahrkarten bitte. Wo geht's denn hin? Na, in die Zukunft. Na dann, gute Reise. Danke. Nächster Halt, IMC Krems. Lerne unsere internationale Hochschule beim Open House am Samstag, den 21. Februar kennen. Alle Infos findest du auf der Website des IMC Krems. IMC, it's all in me. FM4. Unlimited. We'll be right back. up the volume. Volume. Stunde 2 von FM4 Unlimited. Mars war das. Love this tune von den Jungle Brothers. Doing our own thing. Yes, we do. Macht mit, macht mit. Me. Plug 3. The one they call Baby Huey. The one that gets all the money. All the money. Yeah, that's right. A fat funky fruit with a whole lot of tang. A little something called doing our own thing. Breaking the beat, others wish they broke. Bassline so dope that you just might choke. Don't bite on something that you can't chew. And don't trail behind when I'm coming through. Frontin' the feel that you really can't feel. Cause you're trying to feel what's on my reel to reel. A tree is growing. Can't you see what I see? A ripe new fruit to boot. We count to ten before we pass the coots. Now that's family. Equipped with the brothers and the sisters and the sisters and the brothers and all the others with the funky flares, the bugged out hairs. It's the life of Riley. I'm really ready, gazing at the gala filled rap. The cool June bugs, the wicks, the wax. Praise the rhythms for what it be, and praise the Lord for the JBs. Cut your hand and the blood is red instead of sellout green. This is not music for an R&B mind. This is flower intertwined with a vine. Another word, this is rough. You see what I mean or see what Grandpa Bam saw? The funk we transmit is unstable. One condition if I am able to say. Yes, you may. Well, hey, let's get on with it. Vocal confetti is thrown, sometimes spit it out the vents of hecklers and fans. Either which way, they all hop on the band. The band, the band. Here comes the band, a tribe of fingers all on one hand. Me, myself, and I is dark. Moni Love, the mouthpiece, is now yours to spark. Sister Moni, the only one here who missed the plane back to London. Resided with my brothers and I learned a lot from them. About the groove, how to be smooth and plain funky. And sometimes, right, it's kind of funky, but it's cool. For we are beyond the stereotype. Coordination crazy, but still it sounds hype. Rocking off and on beat, and I do believe I'm right. You're right. Am I wrong? Yes. Yeah, don't be mad, be glad I missed the plane. I'm staying with my brothers, Jungle Soul, and the tribe I'm staying. Funky, funky rhymes that always stay in swing. I believe we're doing our own thing. Sets all the trends from soul to soul on to loose ends. A&R men sign groups like them. Cause that's where the money's at, honey. Yeah. The industry's filled with copycats. R&B mixed with sloppy raps. Tribes like us always open doors. But what for? So you can get yours? You ain't into it, all you want is popping. So I ask you please to stop it. Leave me alone, get off my bone. Cause I'm doing my own. A new seed, a new breed, a new menu to feed the greed. A new pair of boots for a new piece of butt. Sweet daddy, are you there? Sammy B is on the cut. Spinning back for a rap that's laid back. Ready to kick back, those give no slack. I may rock a rhyme or may start the same, but still, I'm doing my own thing. In comes the mood of Jungle and Daisies. Play the saying, let the vibes raise me. All hold hands and let's walk about. Form a circle and talk about. Don't follow the path that we're stepping. Truth to the soul's what I'm cramming. Reasons for this is the family strong. And like Bob Marley said, seeing's believing, so see and believe. And let the groove of the new proceed. A whole bunch of love, peace, signs, and fun. So let's do what's got to be done, you know? Mit dabei die amazing voice Moni Love von den Jungle Brothers, der Junior von den Jungle Brothers, doing our own thing in FM4 Unlimited. Don't you want some more? Is that a perfect love?

im FM4-Studio eine kleine Competition im weirden Dancen. The Shootout ist die Station von Monty Luke. Ungefähr Halbzeit in der zweiten Stunde FM4 Unlimited heute am Freitagabend an den Turntables DJ Functionist. Noch bis 9 und dann DJ Beware. Tempo wird noch schneller. Das ist Ovin Obvious. Sorry, Quinn Obvious. Menina heißt der Track. Te acompanhar, tamo juntos nessa vida, e você é minha querida. O tempo vem, o tempo vá, agora vamos celebrar. Dançar, quero te conhecer e também te acompanhar. Tamo juntos nessa vida e você é minha querida. O tempo vem e o tempo vá, agora vamos celebrar. Vem pra cá, menina, que Deus adivinha. Olha que maravilha, vou te levantar pra cima. Todo mundo vai saber o que vai acontecer. Esse vontade de mexer nessa roda de dendê. We'll be right back. Terry, House Music Legende, hier mit Kiss, gemeinsam mit Drekker. Todd Terry war das, gemeinsam mit Drekker. Kiss, Todd Terry, eine Legende. Pionier der Hausmusik. Full Spectrum heißt es hier in FM4 Unlimited. Wenig Genregrenzen. Viele der Artists, die uns über die Jahre hier auch persönlich besucht haben, haben dann plötzlich unfassbaren kommerziellen Erfolg. Ein österreichischer Producer und DJ, der wahrscheinlich, ja, ich glaube, der erfolgreichste DJ Österreichs im Moment sein muss. Er heißt Eli Oaks. War letztes Jahr der Repräsentant von FM4 von Österreich bei Europe's Biggest Dance Show, koordiniert, durchgeführt von BBC Radio 1 in, ich glaube, 14 Ländern Europas zu hören. Eli Oaks, der hat zum Beispiel, um nur eine beeindruckende Zahl zu nennen, 10 Millionen Streams pro Monat auf Spotify. Und ist gerade, ich weiß nicht wo, auf Tour. USA, dann mal wieder Europa in Prag, glaube ich, dieser Tage mal. Und er ist nominiert auch, und ich glaube, er muss gewinnen, in der Kategorie Electronic Dance beim Amadeus Austrian Music Award 2026, der am 6. März verliehen wird. Und dann kommt es auch noch, dass Eli Oaks einen offiziellen Remix bekommen hat für den größten Popstar im Moment, die größte Popstar im Moment, für Taylor Swift. Wie das für ihn war, hat er hier als Sprachnachricht geschickt, Eli. Ja, als die Anfrage reinkommt, ist im ersten Moment so, okay, Moment, krass, Taylor Swift. Und dann braucht es einen Moment, bis man es realisiert und dann sitzt man vor dem Projekt und hat Taylor Swift Vocals vor sich und ist so, puh, was macht man jetzt damit? Und die Aufgabe ist auf alle Fälle krass. Weil man checkt dann so, was man da so vor sich hat und will es dann perfekt machen. Und der Song ist auch schon schwierig zu remixen, weil ich finde, die Originalproduktion ist halt schon sehr spot on. Also ich glaube, das ist keine Frage. Das beweisen natürlich auch die Streams und der Erfolg, den der Song sowieso schon hat. Und dann hat es ein paar Anläufe gegeben und irgendwann ist dann der Ansatz dabei gewesen, der es jetzt geworden ist. Und ich muss zugeben, wir haben das abgegeben, weil wir haben es alle gemeinsam im Team total geil gefunden. Aber natürlich, dass es wirklich dann gepickt wird, war schon sehr krass, weil man hat ja keine Ahnung, ob das überhaupt in dein Konzept passt, und mir war nur wichtig, irgendwas zu machen, was ich selber geil finde, was ich selber verkörpern kann. Und dann ist natürlich immer nur eine Riesenfrage, passt sowas in die Release-Schedule von der Taylor Swift rein? Und schlussendlich hat es geklappt und es ist eine riesengroße Ehre. Und ich bin neugierig, was er da gemacht hat. Der DJ für Millionen, Eli Oaks, aus Tirol um die Welt. Das ist Taylor Swift und Eli Oaks. Opalite in seinem Remix. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts. And all the perfect couples said when you know you know. All the friends, I've seen it before, they see it again. Er bringt Österreich auf die weltweite Pop-Landkarte und das ist zu feiern. Ich freue mich riesig für Eli Oaks und seinen unglaublichen Erfolg auf den Charts, in den Charts und auf den Tanzflächen der Welt. Eli Oaks war das mit seinem Remix für Taylor Swift Official. Und ganz nebenbei viel Glück bei Amadeus, wo Eli Oaks nominiert ist. Hier ist FM4 mit Unlimited und das ist Scream Midnight Request. Midnight Request Line. For the count. Wenn ihr die vergangenen zwei Stunden hier mit mir mit dabei wart. Mein Name DJ Function ist Matthias Schöner an den Turntables. Jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr gemeinsam mit DJ Beware und der kommt als nächstes jetzt. Das ist ein Hammer-Tune von Protect Ryan. Lustiger Titel, DJ Weddings and Receptions. Oh yes, we all do. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Kürzere Fahrzeiten, mehr Verbindungen und weniger Umsteigen. Für ganz Österreich. Dank der neuen Südstrecke. Alle Infos auf öbb.at/Südstrecke. Und was fährst du? ÖBB. Heute für morgen. Für uns. Grüß Gott, die Fahrkarten bitte. Wo geht's denn hin? Na, in die Zukunft. Na dann, gute Reise. Danke. Nächster Halt, IMC Krems. Lerne unsere internationale Hochschule beim Open House am Samstag, den 21. Februar kennen. Alle Infos findest du auf der Website des IMC Krems. IMC, it's all in me. FM4. Unlimited. Hey there, YouTube, it's your FM4 Limited on a Friday evening with your host, DJ Functionist, and me, DJ Beware. Yeah. halftime of this hour of FM4 Unlimited. Thank you. You're listening to FM4 Unlimited. We have time for a couple more before the end of this hour, so please stay with us right to the very end. Thank you. come up towards the end of this episode of FM4 Unlimited with your host DJ Functionist and me, DJ Beware. Don't forget you can listen back to each show on the fm4.orf.at/player. We'll be right back. Wir. Unlimited. Okay. An alle da draußen. So, jetzt haben wir uns gedacht, jetzt machen wir einen Podcast. It's time. Bussi. Bla, bla. The Podcast with Tom Neuwirth. And JJ. Exclusively on FM4. Yes. Hast du die Geschichte gehört, warum sie gedacht, wir sollten einen Podcast machen? Ich habe so viel von mir in dir gesehen. Na, weil du genauso goschen hast. Bussi, bla bla. And it's time to give back. Yes! Der Podcast mit den Song Contest Icons, Conchita Wurst und JJ. No fear of just giving it your all. Start am Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Und OF Sound. Und ab 20 Uhr auf FM4. Exactly. FM.